Kundgabe 3637. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.12.1945. Seelennahrung. Sorge Gottes um irdische Bedürfnisse. Die Nahrung der Seele soll als erstes begehrt werden und ihr soll das Verlangen des Herzens gelten und jegliche irdische Sorge wird hinfällig werden. Dies ist meine Bedingung, die ich stelle, um für euch sorgen zu können, um euch mit allem versehen zu können, was ihr bedürfet zur Erhaltung des irdischen Lebens. Ich übernehme gern die Sorge für euch, doch auch ihr müsstet meinen Willen erfüllen. Ihr müsstet euch das Heil eurer Seelen als erstes angelegen sein lassen, um dessen Willen ich euch das irdische Leben gab. Und eure Seelen können nur reifen, so ihr sie speiset und tränket, so ihr sie nicht darben lasset während eures Erdenlebenswandels. Die Seele muss geistige Nahrung empfangen, weil sie Geistiges ist. Und diese Nahrung wird ihr ständig geboten durch mein Wort. So ihr also mein Wort entgegennehmet, um eure Seelen zu sättigen, wird sie sich vollenden können. Ihr wird Kraft zugeführt, die ihr ein Ausreifen ermöglicht. Und darum müsstet ihr als erstes geistige Nahrung begehren. Ihr müsstet Verlangen tragen nach meinem Wort und dieses hungernd in euch aufnehmen, und ihr erfüllet die Bedingung, die ich stelle, und könnet sorglos jedem Tag entgegensehen. Ich decke alle eure Bedürfnisse in für euch auch deutlich erkennbarer Hilfsbereitschaft. Meine Sorge gilt nur eurer Seele, doch ihr müsstet die Arbeit an ihr in Angriff nehmen. Nicht ich kann eure Seele gestalten zur Vollkommenheit, sondern euer freier Wille muss dies vollbringen. Es ist das Ausreifen der Seele Ziel und Zweck eures Erdendaseins, und immer werde ich euch behilflich sein, das Ziel zu erreichen. Und so ihr also ernstlich danach strebet, vollkommen zu werden, könnet ihr jegliche Sorge nur auf euer geistiges Wohl verwenden, und ich werde euch die irdische Sorge abnehmen. Ich werde euch alles geben, was ihr benötigt. Denn ich freue mich über meine Kinder, so sie im Verlangen nach mir die ihnen dargebotene Himmelsnahrung annehmen, so sie hungernd und dürstend ihre Herzen öffnen, um sich sättigen zu lassen von mir. Und ich versorge sie nun ausgiebig, geistig und irdisch. Wer hungert, soll gespeist werden. Der Durstige soll getränkt werden, den Körper will ich erhalten, bis er von der Erde scheidet, bis er seinen Zweck erfüllt hat, der Seele das Ausreifen zu ermöglichen. Darum banget und sorget nicht ängstlich, sondern überlasset jegliche irdische Sorge mir, eurem Vater von Ewigkeit, der euch nicht darben lässet, so ihr nur im Verlangen nach mir mein Wort begehret, das immer euch geboten wird, so ihr hungert und dürstet danach. Amen.